moyenne. Moyenne. Alors, je serais comptable. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. In our last lesson, we had a look at the numbers in Luxembourgish, and I trust you have been rehearsing them since, as you'll need them quite often in everyday situations. If you do find them hard to remember, try saying the numbers of your phone, your bank accounts, your license plate in Luxembourgish, or best of all, spend a couple of hours playing bingo with Luxembourgish friends. One of the contexts in which you will find them useful is speed and distance as you drive through the country. To take a few textbook examples, an der Stadt darf der niemand 50 fahren. In town, you may only drive at 50. Über Land darf der niemand 90 fahren. In the country, you may drive at 90. Auf der Autobahn darf der niemand 120 fahren. On the motorway, you may drive at 120. Once more. An der Stadt darf der niemand 50 fahren. Über Land darf der niemand 90 fahren. Auf der Autobahn darf jemand 120 fahren. Now imagine that you get caught driving too quickly. Die darf teilnehmen mit 50 fahren. You may only drive at 50 here. Die fährt aber mit 70. But you're driving at 70. Das sind 20 zu viel. That makes 20 too many. Once more. Die darf nehmen mit 50 fahren. Die fährt aber mit 70. Das sind 20 zu viel. How far is it from Luxembourg to Arlon? Wie weit ist es von Lützebusch bis auf Erl? 25 kilometers. 25 kilometer. Another exercise you can do is to repeat the pub scene in all kinds of variations, adding together the price of drinks and handing back the change. 25 an 33 plus 75 plus 112 plus 55, dat mischt zusammen 300 Franc. Hei sind 1000 Franc. Da kriegt ihr noch 700 Franc zurück. As a variation on this, you can add together the change the waiter is handing back, thus getting into the habit of counting the Luxembourgish money in Luxembourgish. To stay with our example, da das für 300 Franc. Hei sind 1000 Franc. Da kriegt ihr noch 700 Franc zurück. 100, 200, 500, dat mischt 700. Now there's another detail to remember about the Luxembourgish numbers. There's a masculine and a feminine form for the numbers 1 and 2. Een appel, eng banan. One apple, one banana. Which resembles the indefinite article where you have een appel, eng banan. Except that here the e is longer. Een appel instead of een apple. The feminine in both cases is eng. Two apples, twee apple in the masculine form, but two bananas, zwei Bananen in the feminine form. Ein Apfel, ein Banan, zwei Äpfel, zwei Bananen. But counting as such is not enough. We also have to be able to say the first, the second, the third, etc. This is fairly easy in Luxembourgish. You simply add ten to the basic numbers up to 19 and then sten from 20 on. The only numbers which are a bit different are the first, den ersten, and the third, den dritten. So what we get is den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den elften, den zwölften, den dreizehnten, den neunzehnten, den zwanzigsten, den dreiundzwanzigsten, den dreißigsten, den vierzigsten, den fünfundneunzigsten. Once more, den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den elften, den zwölften, den dreizehnten, den neunzehnten, den zwanzigsten, den dreiundzwanzigsten, den dreißigsten, den vierzigsten, den fünfundneunzigsten. And to finish for today, let's have a look at the two new verbs we have seen. Dürfen, to be allowed to, and fahren, to drive. Ich darf, du darfst, hier und sie hat darf, mir dürfen, dir darfst, sie dürfen. Ich fahren, du fährst, hier sie hat fährt, mir fuhren, dir fuhrt, sie fuhren.